der Morgen um halb sieben werde ich um ein Kram ausgetrieben. Haare kämpfen, Zähne putzen, zeigt mir, wo liegt da der Nutzen. Und dann noch die erstmal Verabsprache und wenn noch nicht erst mal. Ganz den Tag nur Scheiße machen, bin ich besoffen, bin ich am Lachen. Mein Kollege Platz im Mann, der ist glaub ich nicht besser dran. Aber da bald viele Bier, find ich ein wenig, viele mal zu mir. Aber jeden Morgen sieben werde ich vom Bäcker rausgetrieben. Aber jeden Morgen sieben werde ich vom Bäcker rausgetrieben. Werde ich vom Bäcker rausgetrieben. Werde ich vom Bäcker rausgetrieben.